Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast im Rahmen des Seminars Urban Culture Studies von der JADO Schule Oldenburg. Die verschiedenen Gruppen vor uns des Seminars UCS haben sich bereits mit den Themen Stadt und Rassismus sowie Stadt und Migration auseinandergesetzt. Wir befassen uns heute mit dem Thema Stadt der Vielen. Mein Name ist Jonathan und ich moderiere heute das gemeinsame Gespräch mit... Mit mir, Finn. Ich bin Leonie, hallo. Und ich bin Ida. Finn, kannst du uns erzählen, wo sich das Gebiet befindet, mit dem wir uns befassen? Ja, Jonathan, das mache ich gern. Das Gebiet liegt im Westen Oldenburg, im Stadtteil Bloerfelde, zwischen der Bloerfelder Straße und dem Osterkampsweg. Vielen Dank. Ida, hast du noch weitere Infos über die dort lebenden Oldenburgerinnen? Wie sicherlich schon in den anderen Podcasts erwähnt, leben die unterschiedlichsten Menschen in dem Gebiet. Sowohl was die Kultur, das Alter als auch die finanziellen Möglichkeiten angeht. Und genau das müssen PlanerInnen einbeziehen. Um darauf einzugehen, gerade auch durch diese Vielfalt gibt es eine Menge verschiedener Meinungen oder Stigmata und Vorteile über das Kennedy-Viertel. Welche Vorteile sind euch denn schon im Rahmen unserer Arbeit begegnet? Einige von euch leben ja auch schon länger in Oldenburg und haben da was mitbekommen. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass es im Kennedy-Viertel oftmals zu Kriminalität kommt. Und da stand auch schon des Öfteren in der Zeitung. Es ist allgemein als sogenanntes Problemviertel beschrieben worden, aber ich glaube, das beruht tatsächlich auf Vorurteilen durch den wenigen Kontakt der Menschen untereinander. Wir haben auch schon häufig was vom Angstraum gehört, dass es so betitelt wurde, aber wir haben jetzt schon viel mit den Leuten dort gesprochen und ich finde, dass es nicht bestätigt wurde. Einiges davon habe ich auch schon gehört, beziehungsweise habe ich einige Vorurteile mitbekommen, die im Kennedy-Viertel herrschen. Gerade diese Vorurteile halten sich ja leider sehr, sehr hartnäckig und spiegeln auch nicht die Realität wider, die dort herrscht. Finn, Leonie, ihr zwei wart vor einiger Zeit in einem Gebiet und habt verschiedenste Akteurinnen befragt, was deren Erfahrungen oder auch Wahrnehmungen zum Kennedy-Viertel sind, aber auch wie sie zu dem Begriff Stadt der Vielen stehen, beziehungsweise was das für die bedeutet. Könnt ihr uns da über eure Ergebnisse was erzählen, was ihr herausgefunden habt? Also wir sind ja mit der Intention ins Viertel gefahren, dass wir, wie gesagt, über den Begriff Stadt der Vielen was herausfinden wollten. Und das haben wir so gemacht, dass wir auf einem A3-Zettel eine gemeinsame Übersicht mit den AkteurInnen vor Ort erstellt haben. Das heißt, in der Mitte stand der Begriff Stadt der Vielen und drumherum konnte halt jeder das schreiben, was er sich unter diesem Begriff vorstellt. Und anstatt das so als einen feststehenden Begriff zu interpretieren, haben viele als erste Assoziation erstmal gehabt, den Begriff zu ergänzen. Also dann kamen dann so Aussagen wie ja, die Stadt der vielen Kulturen, die Stadt der vielen Sprachen, die Stadt der vielen Lebensrealitäten oder Wert und Norm, die Stadt der vielen Sportarten, der vielen Bedürfnisse, Möglichkeiten und aber auch die Stadt der vielen Menschen. Zudem ist mir in den verschiedenen persönlichen Gesprächen auch aufgefallen, dass viele der befragten Personen den Begriff auch mit verschiedensten Aktivitäten verbinden. Dies war zum einen ein vielfältiges Sportangebot, aber auch einfach der Austausch mit Menschen verschiedenster Kulturen und Generationen, der für viele der Interviewte zu einer Stadt der vielen dazugehört. Zeitgleich bedeutet so diese Vielfalt ja aber auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Und ich denke, deswegen wurde auch häufig genannt, dass es eine gewisse Kompromissbereitschaft geben muss, um eben eine Stadt der vielen entstehen lassen zu können. Und um letztendlich das Ziel der Gleichberechtigung erreichen zu können, ist eine sehr wichtige und essentielle Grundlage, dass man eine faire und respektvolle Kommunikation miteinander hat. Ja, gerade, dass dieser Begriff von jedem anders verstanden wird, finde ich immer extrem wichtig oder auch interessant, die Ergebnisse, die ihr erzählt. Und habt ihr eine, also für euch selber eine Definition für die Stadt der vielen und wer eurer Meinung nach dazugehört? Also unabhängig von der Aussage, die wir jetzt gerade eben schon gehört haben. Der Politikwissenschaftler Biku Parek fasst es meiner Meinung nach gut zusammen. Er meint, dass in unserer Gesellschaft großen Wert auf Zusammenarbeit und Diversität gelegt werden sollte, mit Betonung auf einheitliche Rechte, Freiheiten aller Identitäten und Kulturen. Dazu nennt er Rahmenbedingungen, die für eine vielfältige Stadt bedeutend sind. Das ist einmal die einheitliche Verfassung, unparteiische Justiz, Anerkennung von kulturellen Gruppenrechten, zum Beispiel das Beten in der Arbeitszeit, Bereiche für gleichberechtigte Interaktion, multikulturelle Bildungsstärken und eine gemeinsame nationale Identität. Für mich gehört zu einer Stadt der vielen auf jeden Fall, dass zahlreiche Möglichkeiten des Austausches gegeben werden, aber auch, dass das Zusammenleben und Kommunizieren allgemein gestärkt wird. Ich könnte noch hinzufügen, dass für mich dazu gehört ein gleichberechtigter Zugang für alle zu allem, Sprich, ohne Segregation, Diskriminierung, Rassismus oder jegliche Art von Benachteiligung. Jeder soll sich frei bewegen können, jeder soll sich selbst verwirklichen können und jedermanns Meinung oder jeder Frau's Meinung soll respektiert werden. Letztendlich das, was man unter dem Begriff Pluralismus verstehen kann. Da hake ich mich ganz kurz ein und frage dich, Leonie, also viele Zuhörerinnen wissen vielleicht noch gar nicht, was Pluralismus bedeutet. Und das kommt häufig in Debatten über Gerechtigkeit und Demokratie auf. Kannst du uns kurz erklären, was Pluralismus denn bedeutet? Kurz könnte man einfach sagen, dass alle Meinungen gleichberechtigt sind und eine freie politische Meinungsäußerung herrschen soll. Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und habe mir eine Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung rausgesucht. Und die schreibt, Pluralismus zielt auf ein freies, politisches und gesellschaftliches Zusammenleben, das die liberalen Grundrechte sowie die Vereinigungsfreiheit respektiert und jegliche rassistische, geschlechtliche und politische Diskriminierung untersagt. Es gibt also diese eindeutige Grenze des Ausschlusses jeglicher Diskriminierung neben diesem Aspekt, dass eben alle Meinungen gleichberechtigt sind. Zeitgleich schreiben sie aber auch, dass keine Instanz in der Lage sein darf, anderen ihre Überzeugungen aufzuzwingen. Letztendlich werden wir alle irgendwie durch unsere Umwelt beeinflusst, aber es darf eben kein aktiver Meinungszwang passieren. Und zu guter Letzt sollen alle Meinungen, Überzeugungen, Interessen, Ziele und Hoffnungen gleichermaßen anerkannt werden. Ein anderer Ansatz habe ich gelesen in einem Buch von Isolde Charim. Sie ist Philosophin und Publizistin aus Österreich, schreibt viel über Politik und Gesellschaft und in ihrem Buch Ich und die anderen, wie die neue Pluralisierung uns alle verändert, hat sie sich eben genau mit diesem Thema auseinandergesetzt. Pluralismus baut für sie auf unserer eigenen Identitätswahrnehmung auf. Es gibt kein Normal oder kein Standard. Es ist jeder irgendwie unterschiedlich. Es ist nicht vorschreibbar, was normal sein soll. Schließlich verändert sich auch unsere Identität fortlaufend mit allem, was wir erleben und was für Erfahrungen wir haben und mit welchen Menschen wir kommunizieren. Und um demokratische Menschen zu sein, also sprich einen Schritt in Richtung Stadt der Vielen zu gehen, muss eben jeder diese Art der Pluralisierung akzeptieren. Und das ist ein Prozess, ein sehr aufwendiger Prozess, der durchlaufen werden muss. Für mich hört sich das ziemlich nach den Grundprinzipien unserer Demokratie an und würde auch ideal in den Zusammenhang zu Stadt der Vielen passen. Haben wir eurer Meinung nach diesen Zustand der Gesellschaft erreicht oder was sagt ihr dazu? Jonathan, ich glaube, dieses Ziel ist doch sehr weit weg von der Realität. Es gibt immer noch ziemlich viele Akteure, die gar nicht wahrgenommen werden oder geschweige denn ihre Meinung überhaupt frei äußern können. Ja, stimmt. Also da hast du definitiv recht, dass es einige gibt, die noch gar nicht gehört werden oder zu wenig. Da ist es immer wichtig, auch auf diejenigen zu achten, die übersehen oder nicht gehört werden. Das stärkt ja unsere Demokratie. Generell haben wir, finde ich, einen guten Eindruck bekommen, was mit dem Begriff Stadt der Vielen zusammenhängt. Um jedoch einen guten Einblick in die Praxis und Anwendung zu erhalten, haben wir uns noch mit verschiedenen Beispielprojekten und Konzepten beschäftigt, die für uns dieses Leitbild, alle Menschen mit einzubeziehen, zeigen. Mir zum Beispiel ist diese Vielfalt der Menschen bei unserer gemeinsamen Berlin-Exkursion aufgefallen. Und das auf dem Tempelhofer Feld, wo wirklich eine immense Fläche zur Verfügung steht, umgerechnet 450 Fußballplätze für diejenigen, die sich darunter was Besseres vorstellen können. Dort treffen sich wirklich Menschen verschiedenster Herkunft und verschiedensten Alters und führen ganz unterschiedliche Aktivitäten aus, sei es Sport, Spazieren, Tanzen oder auch einfach gemeinsam auf der Wiese zu liegen. Ich habe mich dort gemeinsam mit einem Freund abends hingesetzt und einfach mal beobachtet, was die Menschen, die vielen verschiedenen Menschen dort machen und wusste überhaupt nicht, wo ich hinschauen soll. Es gab dort diverseste Nutzungen und Möglichkeiten, diesen öffentlichen Raum gemeinsam anzueignen. Zum Beispiel war da das eine Gartenprojekt, wo viele gemeinsam jeden Bereich gestaltet haben und nutzen konnten. Oder später einfach ein spontanes Konzert eines tibetanischen Mönches, der wirklich faszinierende Geschichten erzählt hat. Und das hat für mich, für jemanden, der nicht aus einer solchen Großstadt kommt, sehr, sehr inspirierende Wirkung gehabt. Und kann ich wirklich nur empfehlen, dass wenn Menschen sich solche Vielfalt anschauen wollen, da mal hinzugehen. Aber genug von meinen Erfahrungen. Welche Beispiele und Projekte konkret, mit denen wir uns gemeinsam beschäftigt haben, kennt ihr, die dieses Leitbild von der Stadt der Vielen ausführen oder vorhanden haben, wo es auch vielleicht funktionieren kann? Ich habe mich mit dem Zusammenleben der unterschiedlichsten Menschen in den Städten beschäftigt, das ja auch zum Kennedy-Viertel passt. Und ich habe einen interessanten Text von Ash Armin, der heißt Nitisi and the Multicultural City, gelesen, der hauptsächlich um Städte in Großbritannien geht. Ash Armin ist Geograf, der sich für den sozialen, politischen und ökonomischen Wandel interessiert. Früher wurde das Konzept der multikulturellen Stadt, also dieser Begriff multikulturell, sehr angesehen, aber heute wird es kritisiert. Hierbei wird der Mensch nur über die Kultur definiert, mit Bezug auf die exotischen Teile der unterschiedlichen Kulturen. Also entsteht wieder eine Art Ausgrenzung. Das Konzept des Pluralismus wird heute genommen, da alle Identitäten einbezogen werden und große Definierung durch die Kultur wegfällt. Allerdings haben wir Aspekte aus dem Text verwendet, obwohl wir den Begriff für veraltet halten. Vor allem die Durchmischung des Wohnens ist ein wichtiges Thema. Leider wird das funktionierende Zusammenleben der Menschen mit unterschiedlichen Kulturen oder Sprachen immer noch als Nachbarschaftsphänomen abgetan und eher auf Konflikte hingewiesen. Nachbarschaftsphänomen heißt in dem Sinne, dass es nur hier klappt, weil die Menschen dort zusammenleben müssen. Denn die fehlenden Berührungspunkte, heißt es in dem Text, wirken sich nachteilig aus. Damit eine Stadt der vielen entstehen kann, muss jeder das Verständnis für jeweils anderen aufbringen. Es muss noch aktiv für die Sichtbarkeit aller Menschen gekämpft werden, denn leider ist es noch nicht für alle gegeben. Ein Gemeinschaftsgefühl und mehr Vertrauen sollte entstehen, um zukünftige Differenzen zu vermeiden. Dies könnte schon in den Schulen beginnen. Damit hast du jetzt viele für mich sinnvolle Punkte genannt und gerade bezüglich des Nachbarschaftsphänomens würde ich nochmal weitergehen und fragen, beziehungsweise ich habe von verschiedenen Konzepten da gehört, die sich damit beschäftigen und gerade auf dieses gute Miteinander achten. Finn, hast du Lust, uns davon noch etwas zu erzählen, gerade von einem Projekt, mit dem du dich beschäftigst? Ja, Jonathan, Lust habe ich auf jeden Fall, das kann ich auch tatsächlich. Ich habe mich nämlich mit den Wohnungsbaugenossenschaften auseinandergesetzt. Vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Das übergeordnete Ziel einer solchen Wohnungsbaugenossenschaft ist es, preiswerte Mieten für die Mieter zu schaffen. Und das sollte auf jeden Fall der Idealfall sein, auch wenn es davon natürlich leider Gottes doch wieder Abweichungen gibt. Und dies wird eben über die monatliche Bezahlung eines sogenannten Anteilsscheins geregelt, der den Mieter zum Mieteigentümer macht und damit auch mitverantwortlich für die Genossenschaft. Und dies zeigt sich dann eben in Abstimmung, wo die Mieteigentümer über aktuelle und zukünftige Entscheidungen der Wohnungsbaugenossenschaft mitentscheiden dürfen. Zudem müssen bei Eintritt aber auch Anteile gekauft werden, die sich zumeist an der Wohnungsgröße orientieren. Dadurch ist der Weg der Wohnungsbaugenossenschaft quasi eine Zwischenstufe zwischen Mieten und Kaufen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr verlockend an. Was sind denn weitere mögliche Vorteile für die Menschen, die Mitglied in einer solchen Wohnungsbaugenossenschaft sein wollen? Die Vorteile sind dadurch vielzählig, denn die Gebäude der Genossenschaften dürfen nicht weiterverkauft werden, wodurch sie nicht von den Spekulationen und Preissteigerungen des Wohnungsmarkts abhängig sind. Außerdem und viel wichtiger ist aber, dass die Genossenschaften keinen Profit erwirtschaften darf. Dadurch profitieren die Mitglieder von günstigen Mieten und das auch dauerhaft. Auch darf dem Mieter nicht einfach gekündigt werden, da sie dort ein Wohnrecht besitzen. Dies führt auch dazu, dass viele Mieter sehr, sehr lange in einer solchen Genossenschaft leben. Und dabei darf aber nicht vergessen werden, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt in eine solche Wohnungsbaugenossenschaft zu kommen. Denn dies ist oft mit ziemlich langen Wartezeiten verbunden. Man muss also hier bei dieser Möglichkeit eher langfristig planen. Für jemand, der schnell eine neue Wohnung braucht und auch nicht unbedingt an den Ort gebunden sein will, ist eine solche Genossenschaft daher nicht der richtige Weg. Es hört sich ja für mich so an, als wären die ziemliche Mangelware, diese Wohnungsbaugenossenschaften. Gibt es so ein Konzept oder Projekt oder generell so eine Wohnungsbaugenossenschaft auch hier in Oldenburg, die du kennst? Ja, also sie sind nicht häufig, aber es gibt hier in Oldenburg tatsächlich die Hunte Wohngehen EG. Und die besteht aus mittlerweile 16 Mehrfamilienhäusern in der Breslauer Straße im Stadtteil Osternburg. Sie hat sich 2008 aus Mietern gegründet und mittlerweile sind auch über 100 Mitglieder in der Genossenschaft. Ziel ist es auch hier, preisgünstigen Wohnraum für die Bewohnerinnen zu schaffen und zudem die denkmalgeschützte Wohngegend der Breslauer Straße zu erhalten. Perfekt, dankeschön. Gibt es noch irgendwas, wo du glaubst oder dir vorstellen kannst, wie gerade so eine Wohnungsbaugenossenschaft als Konzept ein aktives Zusammenleben stärken kann? Ja, es werden beispielsweise Vorstände und Arbeitsgruppen gebildet. Es gibt also für die Bewohnerinnen immer Personen, an die sie sich wenden können. Und in diesen Arbeitsgruppen kann jeder aktiv mitgestalten, was den Zusammenhalt innerhalb der Genossenschaft deutlich stärken kann. Zudem gibt es in vielen Genossenschaften auch verschiedenste Freizeitangebote und Feiern, sodass viele Menschen dazu ermutigt werden, sich aktiv mit einzubringen. Und ich glaube, genau das bringt meiner Meinung nach eine Menge. Und genau dieser Ansatz fährt tatsächlich auch das Beispiel, was ich mir rausgesucht habe. Das Haus der Statistik, vielleicht kennen es einige, in Berlin am Alexanderplatz. Es hat insgesamt eine Fläche von 45.000 Quadratmetern und steht seit knapp über 10 Jahren leer. Erst war geplant, das Ganze abzureißen und an Investoren zu verkaufen, wie es mit solchen Gebäuden normalerweise passiert. Dann hat sich aber eine Initiative, nämlich die Initiative Haus der Statistik, entwickelt. Dort sind verschiedene Berliner AkteurInnen mit inkludiert, soziale und kulturelle Einrichtungen, ArchitektInnen, Kunstkollektive, Stiftungen oder auch Vereine. Und die plädieren dafür, dass die Fläche als Gemeingut genutzt wird. Das hört sich ja nach vielen verschiedenen Möglichkeiten an und auch Ideen, die schon mit ins Projekt eingebracht werden. Gibt es da schon irgendwelche Pläne für diese große Fläche, die oder wie die konkret genutzt werden könnte? Ja, also das letztendliche Ziel ist, ein Zentrum für Geflüchtete, für Soziales, Kunst und Kreatives zu entwickeln, plus bezahlbare Räume für verdrängte NutzerInnengruppen. Denn neben diesen 45.000 Quadratmetern, die so oder so schon zur Verfügung stehen, sollen auch 60.000 Quadratmetern an Neubau dazukommen. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass die Entwicklung dieses Konzeptes kontinuierlich alle BewohnerInnen und InteressentInnen mit integriert. Letztlich sollen auch die spätere Nutzung und die Gestaltung gemeinsam beschlossen werden. Da hast du jetzt viel für oder von verschiedenen Angeboten möglichen geredet. Gibt es schon klare Vorstellungen, welche Angebote umgesetzt werden sollen oder laufen etwaige Kunst- oder soziale oder kreative Angebote schon? Es ist ja ein wirklich sehr großes Gebäude und deswegen steckt das Projekt aktuell noch in der Phase der Sanierung. Zuvor ist aber schon die konkrete Planung und die Entkernung innen vonstatten gegangen. Aktuell gibt es schon diverse Pioniernutzungen im Erdgeschoss. Es wird einfach ausprobiert, was funktionieren kann, was gut ankommt. Und es gab eine Bewerbungsphase, wo sich 150 Projekte beworben haben. Und aus diesen wurden 6 ausgewählt, die seit Mai alle Themenfelder abdecken und schon mal die ersten Nutzungen im Haus der Statistik zur Verfügung stellen. Da geht es um Kultur, Kunst, Umwelt, Nachbarschaft, Diversität und viele weitere Themen. Letztendlich ist es dafür da, dass alle irgendwie zusammenkommen können und Zeit miteinander verbringen können. Vielen Dank an die Vorstellung eurer Projekte, beziehungsweise mit dem ihr euch auseinandergesetzt habt, Leonie, Finn und Ida. Gibt es irgendwelche Ideen, wie diese eben genannten Konzepte und Projekte die Gemeinschaftsbildung einer Stadt oder Auslebung einer Stadt der vielen fördern? Also was alle Projekte irgendwie gemeinsam haben, ist, dass es überall Begegnungsorte gibt. Es soll ein Austausch zwischen verschiedenen Menschen und Generationen ermöglicht werden. Und je mehr friedliche Kontaktmöglichkeiten es gibt, desto weniger werden verschiedene andere Kulturen in Anführungszeichen auch als fremd empfunden. Das beugt dann wiederum Diskriminierung und Rassismus vor. Und zeitgleich würde ich es auch als eine Bereicherung des Alltages bezeichnen, da man Wissen austauschen kann und viel voneinander lernt. Und wenn man sich nochmal auf unsere Mindmap bezieht, die wir im Gebiet gemacht haben, dann stand dort unter anderem auch, dass es eine soziale Zugänglichkeit zur Gesellschaft, zu Angeboten und zur Bildung geben soll. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Zu mir, ich glaube vor allem, dass durch die Aktivitäten und Programme, die gemeinsam geplant und auch durchgeführt werden, der Zusammenhalt eben deutlich gestärkt werden kann. Dabei muss aber bei meinem Beispiel jetzt persönlich bei den Wohnungsbaugenossenschaften darauf geachtet werden, dass es eben um die Gemeinschaftsbildung geht, aber Menschen außerhalb dieser Projekte oftmals auch keinen Zugang dazu haben. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal eine gute Antwort und passt gut zu dem, womit wir uns befasst haben. Wie würdet ihr denn sagen, könnte man damit die Zukunft in unserem Beispiel des Kennedy-Viertels positiv gestalten für eine Stadt der vielen? Also ich denke auch, dass sich Mieter im Kennedy-Viertel zusammentun könnten und eine eigene Wohnungsbaugenossenschaft gründen könnten. Oder zumindest Teilaspekte dieser aufgreifen, indem sie beispielsweise gemeinschaftliche Aktivitäten planen und diese durchführen oder verschiedene Arbeitsgruppen bilden, um das Leben im direkten Wohnungsumfeld zu verbessern. Dabei bedarf es aber natürlich auch immer einer Bereitschaft dieser Menschen, mehr Zeit zu investieren, um eben mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu treten. Neben dem Kontakt ist es auch sehr wichtig, die Bewohnerinnen kontinuierlich mit in die Entwicklung zu integrieren. Und wie Finn gesagt hat, ist ein Austausch extrem essentiell, damit Chancen für jeden bestehen, sich mit einzubringen und Ideen umsetzen zu können. Das sorgt dann auch für Vertrauen untereinander und es ist der Grundstein für eine gute und lebendige Nachbarschaft. Vielen, vielen Dank. Wie sehen denn jetzt für euch konkrete Planungsvorstellungen aus, wie man sie in der Zukunft des Kennedy-Viertels umsetzen könnte? Gerade für uns als Städteplaner ist es ja wichtig, Gebiete oder Räume so zu verändern, dass die vorhandenen Potenziale genutzt werden oder und Probleme gehört und gemeinsam gelöst werden können, sowie Sichtbarkeit des Gebiets erhöht wird und dadurch auch eine Kombination mit verbesserten Aufenthaltsräumen, Austausch, Vielfalt und dadurch Akzeptanz von innerhalb sowie auch von außen zu fördern. Das hattet ihr gerade eben auch angesprochen. Also wir stellen uns da konkret vor, dass im Kennedy-Viertel ein oder mehrere mehr Funktionshäuser entstehen und diese eben in Zusammenarbeit mit den Anwohnern zu gestalten. Die können dann entweder im Besitz der Kommunen sein oder auch schon im Rahmen der vorher erwähnten Wohnungsbaugenossenschaften durch die Menschen vor Ort. In diesen Mehrfunktionshäusern ist eine belebte Erdgeschossfläche für Meetings, Kleinunternehmen, aber auch öffentlich nutzbare Räume geplant. Diese auch öffentlich nutzbaren Räume haben keine festgelegte Nutzung. Sie sind Räume, um aktuelle Bedürfnisse erfüllen zu können. Außerdem ist wichtig die Entstehung von Wohnraum für alle Einkommensschichten und Generationen sowie einige Freiflächen und Räume im Gebiet, die als Naherholungsräume dienen. Diese Vermischung und Nutzungsvielfalt soll den Austausch unter Menschen fördern. Ganz nach dem Prinzip der pluralistischen Stadt, somit Kontakte für gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz wird gefördert. Ja, und durch diese Maßnahmen wird das Kennedy-Viertel dann in Zukunft auch zu einem Treffpunkt und Ort des Austausches, in dem die Menschen nicht nur kurzzeitig wohnen, sondern eben auch eine Bindung zu ihrem Wohnort aufbauen können. Dadurch wird das Kennedy-Viertel ein vielfältigerer und belebterer Wohnort für alle Menschen mit unterschiedlichsten Qualitäten. Ja, dann vielen Dank für diesen gemeinsamen Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ihr alle daran teilgenommen habt. Auch vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen und damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.